Modelltest 4. Hören Teil 1. Beispiel. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo, hier ist Mario. Ich habe die Karten für das Fußballspiel besorgt. Ich bin schon aufgeregt. Das Ticket kostet 35 Euro. Das ist nicht gerade billig, aber es lohnt sich immer, für den FC Bayern München Geld auszugeben. Es ist ja schließlich nicht irgendeine Mannschaft. Nun gut, jetzt zur Planung. Wir müssen 30 Minuten vor Spielbeginn im Stadion sein. Mit der Eintrittskarte können wir sogar mit Bus und Bahn fahren, allerdings nur eine Stunde vor und nach dem Spiel. Ich habe mir überlegt, dass wir die U-Bahn um 19 Uhr nehmen, statt mit dem Auto zu fahren. Um die Zeit ist es nicht leicht, einen Parkplatz zu finden. Also, Treffpunkt um 19 Uhr an der Haltestelle. Bist du einverstanden?